Meine halbe Firma geht heute zur Cindy aus Marzahn. Sie haben es schon wieder getan. Erst letzte Woche waren sie bei Rüdiger Hoffmann. So was machen die Hoffmann. Bläh noch mal deine Nüstern für mich. Es erregt mich so, wenn du wie ein Pferd aussiehst. So TV total ging ich ja noch mit. Bei Mario Barth übte ich erstmal Kritik. Doch bei Django Asyl wurde mir alles zu viel. Humor für